immer noch 5 Minuten nach 2, 2 Uhr 5, 45 Jahre Atlantic Records, 46 Jahre, um ganz genau zu sein. Die Geschichte einer bemerkenswerten Firma. Mikrofon ist Gunt Benzner. Guten Abend. There's something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Thousand people in the street singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Now what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Children, what's that sound? In den USA wurde Mitte der 60er Jahre die wiederentdeckte Folkmusik zu einem wichtigen Impulsgeber, der auch den Hitparaden-Pop beeinflusste. 1965 nahm Ahmet Ertegun das noch unbekannte Duo Sonny & Cher unter Vertrag, dessen erste gemeinsame Single I Got You Babe, eine Bob Dylan-Komposition, sogleich zu einem Top-Hit wurde, nicht nur in den USA. Gleichzeitig entstand in der Rockmusik ein neues Bewusstsein für Politik und Gesellschaftskritik, das sich in neuen Formen und Klängen ausdrückte. Wohl wegweisende Vertreter waren hier die Buffalo Springfield mit dem eben gehörten Song For What It's Worth, bei denen Stephen Stills und Neil Young, naja, Meilensteine sowohl in textlicher als auch in musikalischer Hinsicht setzten. Country, Folk und Rock standen sich nicht mehr feindlich gegenüber. Woodstock kündigte sich nicht an, aber dämmerte vielleicht herauf. Und wenn man sich das vorstellt, Woodstock ist im August in diesem Jahr 25 Jahre lang her. Die erste Supergruppe der Dekade wurden Crosby, Stills, Nash & Young. Noch zu Zeiten von Buffalo Springfield hatten David Crosby, Stephen Stills und Graham Nash ihren Willen bekundet, gemeinsam zu musizieren. David Geffen, zu dieser Zeit Manager der drei Künstler, ließ sich schließlich von Ahmet Ertegun persönlich überzeugen, dass Atlantic das richtige Label für dieses neue Unternehmen sei. Er war der charmanteste Mensch, den ich in meinem Leben je getroffen habe, erzählte David Geffen über ihre Begegnung. Nur wegen Ahmet kamen die drei, sobald sie aus ihren früheren Verträgen herausfahren, zu Atlantic. 1970 schließlich stieß Neil Young zu ihnen und das Quartett stand, die populäre Musik hatte ein neues Level erreicht. Das drückte sich durch die inzwischen kontinuierlich gewachsene Wichtigkeit der Rockmusik als kulturelle Kraft und natürlich als Marktfaktor aus. Doch ebenso änderten sich wieder einmal die Einflüsse und Kraftfelder an der schwarzen Musik. Einflüsse, mit denen die Ertegunz und Jerry Wexler souverän umgehen konnten. Atlantics Jazzbereich etwa in New York erfuhr unter Nesui Ertegunz Leitung eine neue Blüte. Er arbeitete mit Musikern wie Les McCann und Roberta Flack, die enorme Erfolge feierten, ebenso wie mit Donny Hathaway, dessen The Ghetto bis heute zu den Klassikern gehört. Atlantics Ruf als echte Music Company war nicht nur ungebrochen, sondern mittlerweile geradezu sprichwörtlich. Zu einer Band, die im letzten Jahr in der Bundesrepublik auf Tournee war, die damals schon existierte, zu einer Band, zu der Lou Reed gehört, Sterling Morrison, John Cale und die Dame am Schlagzeug, Mo Tucker. Ich weiß nicht genau, ob sie sich inzwischen wieder aufgelöst haben. Die Konzerte, die sie vor einem Jahr in der Bundesrepublik gegeben haben, waren großartig. Sie nannten sich, wie sie sich damals genannt haben, The Velvet Underground, Sweet Jane. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jack's in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Stutz Bearcat Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh, Sweet Jane, oh, Sweet Jane. I tell you something, Jack, he is a banker. And both of them save their monies. And when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, ooh, the radio does play the classical music they jam. The march of the wind soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, get rid of here. Out. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Ahmed Ertegun galt immer als exzellenter Schallplattenmann, sagte Mick Jagger einmal. Er interessierte sich sehr intensiv für Musik und besaß damit eine Glaubwürdigkeit, die wenige für sich beanspruchen können. Dann kommt dazu, dass er ein echter Produzent ist, ein wirklicher Allroundmann, einfach großartig. Ein Respekt, den die anderen Mitglieder der Stones in allen Belangen teilten. Und so war es keine Überraschung, dass die Rolling Stones 1971, nachdem ihr langjähriger Decca-Vertrag ausgelaufen war, zwar nach 10 Verhandlungen, aber sehr überzeugt zu Atlantic gingen. Auch diesmal war die künstlerische Freiheit ein entscheidender Faktor, denn die Stones konnten ihr eigenes Label Rolling Stones Records starten. Mit der Vertragsparty, die im April 1971 im südfranzösischen Cannes stattfand, die Unterschrift allerdings wurden in London geleistet, besiegelte Ahmet Ertegun endgültig seinen Status als größter Rock'n'Roll-Mogul aller Zeiten. So hat die Zeitschrift The New Yorker geschrieben 1978. Und als hätte es eines weiteren Belegs für die zyklischen Bewegungen der Popmusik bedurft, kehrte Mick Jagger mit seinem erfolgreichen Solo, seiner erfolgreichen Solo-Platte Wandering Spirit zu Atlantic zurück. Fast gleichzeitig mit den Rolling Stones hatte sich das Rockprofil Atlantics um eine weitere bedeutende Facette bereichert. Hard Rock, später Metal, wurde ein enorm wichtiger Bereich des Repertoires. Jerry Wexler selbst, obwohl es beileibe nicht sein persönlicher Geschmack war, nahm Led Zeppelin unter Vertrag. Jimmy Page, dessen exzentrische und virtuose Gitarre zusammen mit der unverwechselbaren Stimme Robert Plants und dem kraftvollen Rhythmusduo John Jones und Bonham fortan als erste Metal-Acts in die Geschichte einging, setzte seit dem ersten Zeppelin-Album 1969 einen Standard, der auch Atlantics Hardrock-Anspruch unverrückbar prägte. Led Zeppelin, Rock and Roll. Billy! Led Zeppelin Rock and Roll. Eine andere Band aus England, die es auch wieder gibt mittlerweile, die aber kaum mehr in der Besetzung wie damals spielt, ist die Band Bad Company. Auch sie war bei Atlantic unter Vertrag. Und einer ihrer Songs war Can't Get Enough Bad Company. Company, die Rolling Stones, Led Zeppelin, Cream, Bands, deren Wurzeln in der schwarzen Musik lagen. Sie alle waren bei Atlantic unter Vertrag. Nicht so sehr erfolgreiche Bands wie etwa Vanilla Fudge oder Iron Butterfly auch. Und ein Mann aus New Orleans, einer der interessantesten Musiker aus New Orleans, Dessen bürgerlicher Name ist Mac Rebennick und er nennt sich Dr. John Such a Night. Such a night. You're such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night. Such a night. Here I am, trying to steal you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. Such a night, such a night, to steal away the time is right. Yeah, I couldn't believe my ears, and my heart just skipped a beat. When you told me to take you walking down the street, oh yeah. Best friend Jim, here I am, stealing you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. 'Cause it's such a night. Such a Night, Dr. John, ein Song aus dem Jahre, da muss ich nachgucken, ein Song aus dem Jahre 1973. Ende der 70er Jahre gab es in den USA ein Duo, das nannte sich The Blues Brothers. Sie wissen, diese beiden. Diese beiden, die eigentlich Komiker waren und Musik machten und einen Film machten und so weiter. Die Blues Brothers knüpften, was ihre Musik anging, da an, wo die Soul-Größen der 60er aufgehört hatten. Und so passte dieser Song sehr, sehr gut zu ihnen. Soul Man, die Blues Brothers. And when you get it, you got something. So Steve Cropper, Sie haben es gehört, war auch wieder dabei, der Gitarrist, der schon mit Percy Sledge und Wilson Pickett und Otis Redding und vielen anderen in den 60ern gearbeitet hatte bei der Band Booker T und der MGs. Diese Art von Unterhaltung, nicht Entertainment, aber nennen wir es mal Variety, wurde ein wichtiger Aspekt im Programm von Atlantic. Da gab es eben die Blues Brothers, da gab es Manhattan Transfer oder da gab es Bette Midler. Und Bette Midler hat einen Song gesungen, für den sie einen Grammy bekommen hat während des Golfkrieges. Nicht umsonst hat sie diesen Grammy während des Golfkrieges für dieses Lied bekommen. Denn dieses Lied, was eigentlich ein Liebeslied ist, könnte man, wenn man es etwas anders interpretiert, als quasi als Geschenk für die Soldaten, die für die USA, so hat man diesen Krieg da gesehen, im Golfkrieg waren und nein, ihr Leben haben sie da nicht gelassen. Dazu bestand eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, sondern eben für die USA im Golfkrieg waren und die Interessen der damaligen Bush-Regierung dort vertreten haben. Dieses Lied heißt From a Distance und wie gesagt wird gesungen von Bette Midler. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. It's the It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no bombs, and no It's the heart of it.

put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring. Rockin' in Memphis, Mark Cohn, ein Song, den er geschrieben hat, ein Song, der auf Anhieb viele, viele Male verkauft wurde und ein Mann, der auf Anhieb mit solch einem Song bekannt wurde. Hier sind die Lemonheads und It's a Shame About Ray. Shame About Ray, the Lemonheads, ein Song aus dem Jahre 1992 und hier ist Tori Amos, Silent All the Years. Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up. Yeah, I can hear that. But what if I'm a mermaid? these jeans of his with her name still on it. But I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he. What's so amazing about really deep thoughts? Boy, you best pray that I bleed real soon. How's that thought for you? My screen got lost in a paper cut. Think there's a heaven where some screams have gone. I got 25 bucks and a cracker. Do you think it's enough to get us there? Cause what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it, hey, but I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he. Silent all these years go by, will I still be waiting for somebody else to understand? Years go by if I'm stripped of my beauty. Silent All These Years, Tori Amos. Und hier ist eine sogenannte Girl Group, En Vogue und Hold On. Oh, En vogue, hold on. Schon 1968 verkauften die Atlantic-Partner Ertegun und Wexler ihre Firma an Warner Seven Arts. Doch dieser Verkauf sollte wenig an der unternehmungslustigen Geschäftspolitik ändern und an der künstlerischen Unabhängigkeit ebenso wenig. Im Gegenteil, denn wie wir gesehen haben, gab es sowohl in den 70ern als auch in den 80er Jahren gute Musik von diesem Label von Atlantic Records. Das war's, Technik Ralf Stürmer, Mikrofon Knut Benzner. Von Anfang an war ich durch meine Liebe zur Musik motiviert und durch die Sehnsucht, sowohl historische Schallplattenaufnahmen zu machen, als auch Platten, die die Menschen gerne kaufen wollen, hat Ahmet Ertegun einmal gesagt. Das ist ihm mehr oder weniger gelungen, wohl mehr als weniger. Es gibt eine Box, eine recht schön aufgemachte Box von dieser Firma. In dieser Box enthalten ist ein Sampler, das sind 45 Songs. Die Hälfte davon war die Nummer 1 der Rhythm and Blues oder Popcharts in den USA oder der Popcharts in England. In der Realität, in der Fülle der Songs, die diese Firma veröffentlicht hat, werden es noch ein paar mehr gewesen sein. Und ein Video ist dieser Box beigelegt, ein Video 90 Minuten lang, mit Ahmet Ertegun, mit Jerry Wexler natürlich und mit vielen, vielen Musikern aus den 40ern, aus den 50ern, aus den 60ern, aus den 70ern und aus den 80ern. Zum Schluss ein Song einer Band aus den Niederlanden, eine Band, die einen einzigen Hit hatte. Dieser Hit hieß In der Garda Davida. Wir hören die Kurzversion, weil es für die Langversion schlicht und einfach nicht reicht. Die Langversion war damals auf der einen Plattenseite, ich glaube es war die A-Seite, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil er ellenlang war, weil er 15, 16 oder gar 18 Minuten lang war. Auch daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Aber die Länge hatte er und er war so lang, weil er ein ellenlanges Schlagzeug-Solo hatte. Zum Schluss also die Kurzversion, 2 Minuten 53 von Iron Butterfly in der Garda Davida. Tschüss. You know that.